Man nehme dieses Schauspiel für nichts anderes als eine dramatische Geschichte, die die Vorteile der dramatischen Methode, die Seele gleichsam bei ihren geheimsten Operationen zu ertappen, benutzt, ohne sich übrigens in die Schranken eines Theaterstücks einzuzäunen oder nach dem so zweifelhaften Gewinn bei theatralischer Verkörperung zu geizen. Man wird mir einräumen, dass es eine widersinnige Zumutung ist, binnen 3 Stunden 3 außerordentliche Menschen zu erschöpfen, deren Tätigkeit von vielleicht 1000 Räderchen abhängt, so wie es in der Natur der Dinge unmöglich kann gegründet sein, dass sich 3 außerordentliche Menschen auch dem durchdringendsten Geisterkenner innerhalb 24 Stunden entblößen. Hier war Fülle ineinander gedrungener Realitäten vorhanden, die ich unmöglich in die allzu engen Palisaden des Aristoteles und Bateux einkeilen konnte. If wars can be started by lies, peace can be started by truth. And there's more that keep walking by, and one of them has a weapon. Roger, received target. See all those people standing down there? Was gibt es für Vereinbarungen in Bezug auf die neuen Dokumente? Was ist der Plan? Welche Absprachen wurden da getroffen? Von einer Person, die in engem Kontakt mit anderen Aktivisten des Projekts in Europa steht und die angesichts des sensiblen Themas um Wahrung ihrer Anonymität gebeten hat, hieß es dazu, viele Aktivisten seien der Meinung, J habe wiederholt haltlose Vorwürfe verbreitet, wonach er Opfer schmutziger Tricks und einer gegen ihn gerichteten Verschwörung geworden sei. Insider berichten, dass unter den Leuten, die mit der Website in Verbindung stehen, bereits Überlegungen angestellt würden, ob es einen Weg gäbe, ihren Frontmann zum Rücktritt zu bewegen oder, sollte das scheitern, ihn gegebenenfalls sogar abzusetzen. Was hat das mit mir zu tun? Und woher hast du das? Wie kommst du denn darauf, was könnte mit dir zu tun haben? Ich nehme an, du unterstellst, dass ich das war. Und davon abgesehen habe ich keine Ahnung. Wie ich gestern schon gesagt habe, darüber gibt es eine anhaltende Diskussion und eine ganze Menge Leute haben ihre Bedenken geäußert. Du solltest dich damit auseinandersetzen, anstatt dich auf den einzigen Menschen einzuschießen, der sich die Mühe macht, ehrlich mit dir darüber zu reden. Ich weiß von mindestens 3 Leuten, die mir die Botschaften, die du verbreitest, bereits übermittelt haben. Welche Botschaften? Und welche 3 Leute? Über dieses Thema wird geredet. Der Baumeister und ich haben darüber gesprochen. Ich habe mit H darüber geredet, mit B und mit P. Eine Menge Leute, denen dieses Projekt etwas bedeutet, haben genau diesen Vorschlag gemacht. Ich bin es nicht, der diese Botschaften verbreitet. Es wäre ein logischer nächster Schritt. Das sagt so ziemlich jeder. Warst du das? Ich habe weder mit der Neuen Woche noch mit anderen Medien gesprochen. Ich habe mit Leuten gesprochen, mit denen wir arbeiten und die sich für das Projekt interessieren und denen es etwas bedeutet und daran gibt es nichts auszusetzen. Eigentlich müsste das viel öfter passieren und ich kann nach wie vor nur empfehlen, dass du endlich anfängst, auf diese Bedenken zu hören, besonders wenn hier eine Scheiße nach der anderen passiert. Mit wem genau? Mit wem genau was? Mit wem hast du über das Thema gesprochen? Das habe ich dir bereits gesagt. Das sind die einzigen? Einige Leute vom Verein haben mich gefragt und ich habe gesagt, dass ich das für die beste Reaktion hielte. Das ist meine Meinung. Und da ging es auch darum, den Ärger dort einzudämmen. Wie viele vom Verein? Ich bin dir darüber keine Rechenschaft schuldig, J. Diese Debatte läuft verdammt nochmal überall und keiner kann verstehen, warum du die Augen vor der Realität verschließt. Wie viele Leute vom Verein? Und wie? In privaten Chats. Aber ich werde keine derartigen Fragen beantworten. Sieh der Tatsache ins Auge, dass du intern nicht mehr viel Vertrauen genießt. Du kannst es ignorieren oder als Kampagne gegen dich abtun. Das ändert nichts daran, dass es einzig und allein eine Konsequenz deines Handelns ist und nicht meines Handelns. Private Chats heißt, wie viele Leute? Welche Position haben sie innerhalb des Vereins? Das musst du dir selbst zusammenreimen. Ich will gar nicht daran denken, wie viele Leute, die dich einmal respektiert haben, mir gesagt haben, dass sie von deiner Reaktion enttäuscht sind. Right in front of the Brad. Im Dienst der Sache. Protokolle eines Verrats. Von Tina Klopp. Regie Petra Feldhoff. Erstes Kapitel. Die Idee. Us journalists and publishers and writers, we all have to stick together to resist this sort of reinterpretation of the First Amendment. www.wikileaks.org. It could become as important a journalistic tool as the Freedom of Information Act. Time Magazine. Was macht ihr hier? Wer seid ihr überhaupt? D ist 31 und arbeitet als Diplom-Informatiker bei einem Sicherheitsunternehmen. Als er im Dezember 2007 das erste Mal auf die Website des Projekts gerät. Im Chat nimmt er vorsichtig Kontakt auf. Wir arbeiten im Auftrag der Öffentlichkeit. Wir bekämpfen Korruption. Wir veröffentlichen Dokumente, die vor der Gemeinschaft geheim gehalten werden und legen uns mit den Mächtigen der ganzen Welt an. D fragt ein paar Leute im Netz, was sie von dieser selbsternannten Enthüllungsplattform halten. Nur wenige wissen überhaupt etwas darüber. Allerdings äußert sich auch niemand kritisch. In den folgenden Tagen geht er immer wieder auf die Seite des Projekts, um zu gucken, ob sich etwas getan hat. Warum er das macht, weiß er selbst nicht so genau. Hätte man ihn damals gefragt, er hätte wohl behauptet, zufrieden mit seinem Leben zu sein. Er hat eine nette Freundin, einen anspruchsvollen Job, Freunde. Aber er sucht nach einer Aufgabe, nach etwas, das er für gesellschaftlich sinnvoll hält. Im Chat lernt er J kennen. Sie schreiben ein bisschen hin und her. Schließlich bietet er J seine Mitarbeit an. Wir tragen halt alle unser Päckchen. Ja, mir war schon klar, dass Jay irgendwie so ein paar Aspekte seiner Persönlichkeit hat, die mir nicht gefallen. Aber müssen mir auch nicht gefallen. In den nächsten Monaten bekommt das Projekt immer mehr Zuspruch. Innerhalb kürzester Zeit wird D zu so etwas wie dem zweiten Mann neben J. Was auch daran liegt, dass das Projekt, das sich nach außen viel größer darstellt, im Grunde nur aus J besteht. Solange er mich respektiert und mir gegenüber sich korrekt verhält, ist das für mich ausreichend. Ja, ich muss ihn ja nicht irgendwie heiraten. Er muss auch nicht alles gut finden, was ich mache. Ich habe einen extremen Willen gehabt, für diese Sache zu arbeiten. Und ich habe eigentlich alles verdrängt, was außenrum schwierig war. Also ich glaube, ich kann sagen, dass die wenigsten Leute, die ich kenne, so lange das mitgemacht hätten. Es beginnt eine aufregende Zeit. D kündigt seinen Job und konzentriert alle Energie auf die gemeinsame Arbeit. Ich habe auch vielen Leuten oft gut zugeredet, weil ich der Meinung war, dass diese Sache wichtiger ist als persönliche Dinge. Und dann hebt die Sache ab. Irgendwie wird ein ganz großes Ding daraus. So groß, dass man später von den beiden in den Abendnachrichten hört. J's Gesicht taucht auf den Titelseiten der Zeitungen auf. Durch die Veröffentlichung höchst brisanter Geheimdokumente aus Politik, Industrie und Militär stehen die beiden plötzlich mit den Mächtigen auf Augenhöhe. Einige sagen, sie seien zu radikal und ihre Enthüllungen würden auch Unschuldige treffen. Müsst ihr unbedingt die vollständigen Kontonummern veröffentlichen? Soll wirklich der gesamte E-Mail-Verkehr ins Netz, auch die Fotos von Kindern? Könnt ihr diese Namen nicht schwärzen? Solltet ihr den Server nicht besser sichern? Ist das Video nicht so reißerisch? Aber J entgegnet, sie seien noch nicht radikal genug. Come on, fire! Das Video war dick aufgetragen und das hat wahrscheinlich genau deswegen auch gut funktioniert. Es war vor allem aber einer der bislang wenigen Versuche von WikiLeaks selber Journalismus zu machen. Das war im Prinzip ein Film, wie er auch im amerikanischen Fernsehen hätte laufen können, vielleicht in 60 Minutes oder wie er möglicherweise in einem deutschen Magazin wie Panorama funktioniert hätte. Also ein Rohmaterial, aufbereitet, inhaltlich zusammengestellt, zugegeben in politisch-agitatorischer Art und Weise geschnitten und mit Kommentaren versehen, aber letztlich ein richtiger Fernsehfilm, der die Leute natürlich ganz anders aufgewühlt hat, als unkommentiertes Rohmaterial es tun kann. Es war der Versuch von WikiLeaks, wie eine journalistische Organisation, letztlich wie eine Fernsehredaktion zu arbeiten, die genau wegen dieser Zuspitzung auch wahnsinnig viele Leute erreicht hat. I want to tell you what I think is the way that wars come to be and that wars can be undone. Armes, tugendhaftes Volk. Du tust deine Pflicht. Du opferst deine Feinde. Volk, du bist groß. Du offenbarst dich unter Blitzstrahlen und Donnerschlägen. Aber Volk, deine Streiche dürfen deinen eigenen Leib nicht verwunden. Du mordest dich selbst in deinem Grimm. Du kannst nur durch deine eigene Kraft fallen, das wissen deine Feinde. Deine Gesetzgeber wachen, sie werden deine Hände führen. Ihre Augen sind untrügbar, deine Hände sind unentrinnbar. Kommt mit zu den Jakobinern. In democracies, or the pseudo-democracies that we are evolving into, wars are a result of lies. Zweites Kapitel. Die Freundschaft. Der Preis, den sie für die Idee von der gerechten Gesellschaft zu zahlen haben, ist zu groß geworden. Und Danton trägt Mitschuld daran. Lange hat er Marat und Robespierre unterstützt. Ihre Partei hat die Girondisten aus der Nationalversammlung verdrängt. Die Girondisten sind zu zimperlich, zu wenig machtbewusst aufgetreten. Sie jedoch wollen mehr, viel mehr. Sie träumen von einer neuen, einer gerechteren Gesellschaft. Sie fordern die Einführung der Republik. Julian Assange vereint zwei sehr unterschiedliche Seiten. Er kann sehr weich, sehr vereinnahmend, sehr nett, sehr charmant, sehr offen sein. Er kann Leute wahnsinnig begeistern für sich, mitnehmen auf unglaublich freundliche Art und Weise. Und dann ist er auch tatsächlich sehr offen. Man muss im Dienst der Sachen radikal sein. Aber Dantons Schlaf ist nicht mehr fest. Und er kann sehr hart sein, er kann richtig hart verhandeln, hart spielen, er kann auch sehr verletzend sein, sehr schneidend in seinem Ton. Er hat diese beiden Seiten, er setzt sie wechselseitig ein. Das macht sicherlich einen Teil seines Erfolges aus. Er selber sieht sich sicher als modernen Helden. Ich glaube auch, dass es sehr viele Leute gibt, die im Internet ihn als modernen Helden sehen. Also so gesehen taugt er schon für die moderne Heldenfigur. Das Projekt veröffentlicht Dokumente um einen riesigen Steuerhinterziehungsbetrug durch ein Schweizer Bankhaus. Die Bank schaltet ihre besten Anwälte ein. Am Ende sind sie machtlos gegen uns. Scientology, das Pentagon, der amerikanische Präsident. Wir ficken sie alle. Die Bank ist nur der Anfang. Fast die gesamte Medienöffentlichkeit schlägt sich auf die Seite der Enthüllungsplattform. In der amerikanischen Presse schreibt ein Journalist, Pressefreiheit hat eine Nummer. Und veröffentlicht auf den vorderen Seiten der Zeitung die IP-Adresse des Projekts. Das ergibt alles keinen Sinn. Nein. Er glaubt, dass es tiefer geht. Wie tiefer? Dass du das Projekt übernehmen willst. Das ist Bullshit. Es geht um Geld und Ruhm. Ja, klar. Das ist mit allen anderen geklärt. Und wir sind uns alle einig, dass das Bullshit ist. Ja. Gut. Der Einzige, der es nicht kapiert, ist J. Wird sich schon klären. Ich hoffe es. Ich weiß, warum er so denkt. Warum? Wegen einiger Bemerkungen, die ich gemacht habe. In Bezug auf Geld zum Beispiel. Wir hatten einmal eine Diskussion darüber, dass ich einen Teil dieses Geldes ausgegeben habe. Er glaubt, dass du regelmäßig große Geldbeträge an dich nimmst. Und ich habe ihm gesagt, wenn er nicht mit mir redet, werde ich Geld für notwendige Auslagen ausgeben, zumal das Geld hier in Deutschland zu großen Teilen Resultat meiner Arbeit ist. Laugh out loud. Ich habe vielleicht 15.000, 20.000 von diesem Konto abgehoben, höchstens. Und alles wurde für Server ausgegeben, die wir brauchten oder Sachen dieser Art. Ist alles hundertprozentig belegt. Und ich habe ihn immer wieder darum gebeten, sich einfach mal mit dir zu treffen und diese ganzen Dinge durchzugehen. Einen Großteil dieses Geldes habe ich persönlich organisiert. J hat Leuten, die etwas spenden wollten, lieber unfreundliche Mails geschrieben. Oh nein. Sie haben nur nachgefragt, wofür genau ihr Geld verwendet wird. Er hat sie dann mehr oder weniger mit ein paar harschen Worten abgespeist. Ich habe mich mit allen in Verbindung gesetzt. Ein Typ hat daraufhin 50.000 gegeben, nur weil er endlich ein Feedback bekommen hat. Er muss weg. Wer in einer Masse, die vorwärts drängt, stehen bleibt, leistet so gut Widerstand, als trete er ihr entgegen. Er wird zertreten. Wir werden das Schiff der Revolution nicht auf den seichten Berechnungen und den Schlammbänken dieser Leute stranden lassen. Wir müssen die Hand abhauen, die es zu halten wagt, Und wenn er es mit den Zähnen packte? Keine Tugend. Die Tugend ein Absatz meiner Schuhe. Bei meinen Begriffen. Ich weiß nicht, was in mir das andere belügt. Die Nacht schnarcht über der Erde und wälzt sich im Wüstentraum. Gedanken, Wünsche, kaum geahnt, wirr und gestaltlos, die scheu sich vor des Tages Licht verkrochen, empfangen jetzt Form und Gewand und stehlen sich in das stille Haus des Traums. Sie öffnen die Türen. Sie sehen aus den Fenstern, sie werden halbwegs Fleisch, die Glieder strecken sich im Schlaf, die Lippen murmeln. Und ist nicht unser Wachen hellerer Traum? Sind wir nicht Nachtwandler? Ist nicht unser Handeln wie das im Traum, nur deutlicher, bestimmter, durchgeführter? Wer will uns darum schelten? In einer Stunde verrichtet der Geist mehr Taten des Gedankens, als der träge Organismus unseres Leibes in Jahren nachzutun vermag. Die Sünde ist im Gedanken. Ob der Gedanke Tat wird, ob ihn der Körper nachspiele, das ist Zufall. Die beiden reisen nach Island. Schon zum zweiten Mal. Der Plan ist, sich in die Politik einzumischen und eine isländische Medieninitiative voranzutreiben. Island soll zu einem Freihafen für Journalismus und Datenverkehr werden. Das ist auch der Zeitpunkt, an dem ich dazu stoße. Zunächst nur als Beobachterin von außen. Doch im Laufe der Zeit werde ich immer mehr zu einem Teil des Projekts. Auch zu einem Spielball, der, als die beiden sich zerstreiten, zwischen den Seiten hin und her gerissen wird. Dass in Reykjavik im Winter nicht mehr als 2 Stunden die Sonne scheint, drückt vor allem D aufs Gemüt. Als die Stimmung in dem Apartment unerträglich wird und die Meinungsverschiedenheiten zwischen J und D eskalieren, reist er überstürzt zurück nach Berlin. Ich muss wissen, was wir tun können, um zu einem Zustand wechselseitigen Vertrauens zurückzukehren, J. Wenn du mal eine Minute Zeit hast, darüber zu sprechen, lass es mich wissen. Ich brauche einfach ein konstruktives Gespräch. Für J fühlt sich der Erfolg gut an, aber er verändert ihn auch. Die Prioritäten ändern sich, die Verantwortung wächst. Seine Entscheidungen haben konkrete Auswirkungen auf das Leben anderer Menschen. Zunächst lässt er D gewähren. D fühlt sich wie ein gleichberechtigter Partner, aber das ist er nicht. Für J ist er ein geschickter Organisator mit gewissen Fähigkeiten, der anderer Leute Geld verteilt und letztlich ein geordnetes Leben zu schätzen weiß. Aber das ist nicht, was J vorschwebt. J empfindet sich als Widerstandskämpfer. Das Leben, das ihn reizt, ist ein Leben im Untergrund. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Und was bringt es überhaupt, wenn ich es erklären muss? Vielleicht, weil wir zusammen irgendwie weitermachen wollen? Ich glaube immer noch, dass ich eine der wenigen Menschen bin, denen du vertrauen kannst, also wirklich vertrauen. Und von denen gibt es nicht allzu viele. Wenn die letzten 3 Jahre etwas wert gewesen sind, dann sollten wir diesen Versuch machen. Pathologische Lügner haben immer ein großes Vertrauen in ihre eigene Ehrlichkeit. Deshalb sind sie so gute Lügner. Warum denkst du, dass ich ein Lügner bin? Ich kann mich nicht erinnern, dich jemals angelogen zu haben. Ich habe das Gefühl, dass du eher Lügen glaubst, die andere verbreiten und dass du es nicht einmal für nötig hältst, mit mir darüber zu sprechen. Ich verstehe grundsätzlich nicht, warum du mich für einen Lügner hältst. Oh Mann, das ist ja noch schlimmer, als ich gedacht habe. Du hast so viele Dinge verbockt und willst, dass ich alles aufzähle. Aber was soll das bringen, wenn du es selbst nicht siehst? Du musst schon selbst drauf kommen. Diese Liste kann ich nicht akzeptieren. Deshalb fällt es mir auch schwer, selbst auf etwas zu kommen, wenn die Hälfte davon mindestens nicht stimmt. Das sind Dinge, die nie passiert sind und du glaubst daran. Wie kann ich da selbst auf etwas kommen? Es handelt sich ja um direkte Beobachtungen, keine Informationen aus dritter Hand. Dann verstehe ich es noch weniger. Ich habe dir schon vor 6 Wochen eine ewig lange Liste mit Gründen gegeben, warum ich so stinksauer auf dich war. Diese Liste, auf der unter anderem stand, dass mein Anzug meistens ordentlich gebügelt ist? Ich verstehe das nicht. Wahrlich, ich sagte ihnen, einer unter euch wird mich verraten. Und sie wurden sehr betrübt und hoben an, ein jeglicher unter ihnen, und sagten zu mir, Herr, bin ich's? Bin ich's, Rabbi? Du sagst es. Go and get the truth. Get into the ballpark and get the ball. And give it to us and we'll spread it all over the world. Drittes Kapitel. Der Held. Ach, mein Gatte, in Zuversicht geht eure Weisheit unter. Geht heute doch nicht aus. Nennt's meine Furcht, die euch zu Hause hält, nicht eure eigene. Wir senden Marc Anton in den Senat, zu sagen, dass ihr Unpass heute seid. Lasst mich auf meinen Knien dies erbitten. Ja, Marc Anton soll sagen, ich sei Unpass. Und dir zulieb will ich zu Hause bleiben. Sieh, Decius Brutus kommt, der soll's bestellen. Heil, Cäsar! Guten Morgen, würdiger Cäsar. Ich komme, euch abzuholen zum Senat. Und seid gekommen zu gelegener Zeit, den Senatoren meinen Gruß zu bringen. Sagt ihnen, dass ich heute nicht kommen will. Nicht kann ist falsch. Dass ich nicht wage, falscher. Ich will nicht kommen heute, sagt ihnen das. Sagt, er sei krank. Hilft Cäsar sich mit Lügen? Streckt ich so weit, erobernd meinen Arm, Graubärten scheu die Wahrheit zu verkleiden? Geht, Decius. Sagt nur, Cäsar will nicht kommen. Lasst einen Grund mich wissen, großer Cäsar, dass man mich nicht verlacht, wenn ich es sage. Der Grund ist nur mein Will. Ich will nicht kommen. Das genügt zu der Senatsbefriedigung. Wisst denn, an diesem Tag will der Senat dem großen Cäsar eine Krone geben. Wenn ihr nun sagen lasst, ihr wollt nicht kommen, so kann es sie gereuen. Auch ließ es leicht zum Spott sich wenden. Jemand spräche wohl, verschiebt die Sitzung bis auf andere Zeit, wenn Cäsars Gattin bessere Träume hat. Wenn Cäsar sich versteckt, wird man nicht flüstern, seht, Cäsar fürchtet sich? Reicht mein Gewand mir her, denn ich will gehen. Die Anzeige wegen der Vergewaltigungsvorwürfe hat eine ohnehin schon zugespitzte Situation in einer Art und Weise zu einem Drama entwickelt, das daraus wirklich globales politisches Drama und Theater geworden ist. Ich erfahre aus den Medien von den Vergewaltigungsvorwürfen gegen J. Wir alle wollen, dass J von seiner prominenten Position im Projekt zurücktritt. Weniger sichtbar ist in der Öffentlichkeit, zumindest während der laufenden Ermittlungen. Sein Umgang mit Frauen hat mir noch nie gefallen, aber natürlich stehen wir weiter hinter ihm. Er jedoch wittert überall Verrat. Er fühlt sich von uns im Stich gelassen, vermutet hinter den Anschuldigungen eine Verschwörung, glaubt, dass man ihm absichtsvoll eine Falle gestellt hat. Ich glaube, Julian Assange war selber in der Form nicht klar, was das bedeuten würde, und ihn persönlich belastet es sehr. Er hat es aber extrem geschickt auf eine Art inszeniert und aus einer sehr unkomfortablen Situation, nämlich diesem Fahndungsdruck und dem Auslieferungsdruck aus England, eine Inszenierung auf Ellingham Hall, diesem gregorianischen Landsitz in der Nähe von London, zu machen, die am Ende dazu geführt hat, dass die Leute zu ihm gepilgert sind und die seine Unterstützung im Internet nochmal mehr mobilisiert hat. Es hat ihm auf der einen Seite extrem geschadet und ihn unter Druck gesetzt, auf der anderen Seite hat es ihm durchaus auch genutzt und vor allem diese ganze Situation einfach noch mehr angeheizt. Ende der Woche wird das aufgehört haben. Nein, das wird es nicht. Was passieren wird, ist, wenn wir nichts dagegen unternehmen, dass noch mehr Leute an die Öffentlichkeit gehen. Weil es den Leuten nicht gefällt, wie damit umgegangen wird. Es ist ganz einfach so. Die wollen sehen, dass Konsequenzen gezogen werden. Und angesichts der Statements, die du abgegeben hast, plus der Tatsache, dass wir versuchen, diese ganze Verschwörungsgeschichte zu pushen, ist das nicht das, was man von uns erwartet. Das trägt alles nicht dazu bei, dass die Leute, die sich verletzt fühlen oder was auch immer, sich wieder zurückziehen. Im Gegenteil. Diese Reaktion bringt die Leute erst recht dazu, an die Öffentlichkeit zu gehen. Ist das die Position, die du verbreiten willst? Welche Position? Wenn es so ist, werde ich dich zerstören. Laugh out loud. What the fuck, J? Im Ernst, was soll der Scheiß? Bist du vollkommen übergeschnappt? Ich mache das nicht mehr lange mit, J. Im Ernst, du schießt hier auf den Überbringer der Nachricht und das ist nicht in Ordnung. Wer hier ernsthafte Probleme hat, das bist du. Und das könnte dem Projekt schaden. Und darum geht es mir. Mit dieser Art förderst du nicht gerade mein Interesse, dir weiterzuhelfen. Ich kann das überhaupt nicht fassen. Hast du irgendwann einmal, nur ein einziges Mal, in deiner ganzen Überheblichkeit, in der du gefangen zu sein scheinst, in Erwägung gezogen, dass nicht an allem jemand anderes schuld ist? Viel Glück, Mann. Ich bin es leid, für dich die Schadensbegrenzung zu betreiben. Also, entscheide dich. Geh jetzt und denke über deine Handlungen und Aussagen nach. Ich kenne viele deiner Kommentare, von denen du glaubst, dass ich sie nicht mitbekommen hätte. Ich dulde keine Illoyalität in Zeiten der Krise. Ich glaube, du hast die Situation hier nicht begriffen, Jott. Ganz ehrlich. Aber wie gesagt, ich werde nicht mehr für dich den Kopf hinhalten oder Schadensbegrenzung betreiben. Viel Glück mit deiner Haltung. Ich für meinen Teil habe nichts, wofür ich mich schämen müsste. So sei es. Er blickt die anderen Jünger der Reihe nach an. Sie wirken ein wenig besorgt, aber friedlich, als freuten sie sich über das gemeinsame Mahl. Jesus spricht von den Wunderheilungen. Judas stört nicht, dass sie die Leute an der Nase herumführen. Doch langsam scheint ausgerechnet Jesus zu glauben, tatsächlich über Wunderkräfte zu verfügen. Das ist absurd. Dieser Jesus, denkt er, ist einfach zu groß geworden. Und er ist auch verrückt. If we understand and believe that that brings justice, then we also understand that the delay in publication is a delay in justice, and a delay in justice is justice denied. So there are no easy choices for this organization. Viertes Kapitel. Der Streit eskaliert. Ich bin kein Hund, den du herumkommandieren kannst, wie du willst, Jott. Ich untersuche eine ernsthafte Sicherheitsverletzung. Weigerst du dich, mir zu antworten? Ich untersuche eine ernsthafte Vertrauensverletzung. Weigerst du dich, mir zu antworten? Nein, das tust du nicht. Ich habe diese Unterhaltung begonnen. Beantworte bitte die Frage. Ich habe sie begonnen, wenn du einmal oben nachschaust. Bereits zweimal. Ich will wissen, was die Absprachen sind bezüglich Irak. Das ist keine Verfahrensfrage. Spiel keine Spielchen mit mir. Hör auf den Boten zu schießen. Mir reicht's. Mir auch. Und das geht nicht nur mir so. Im Juli 1793 verliert Danton seinen Platz im Wohlfahrtsausschuss. Statt seiner wird Robespierre hineingewählt. Ich sage dir, wer mir in den Arm fällt, wenn ich das Schwert ziehe, ist mein Feind. Seine Absicht tut nichts zur Sache. Wer mich verhindert, mich zu verteidigen, tötet mich so gut, als wenn er mich angriffe. Wo die Notwehr aufhört, fängt der Mord an. Ich sehe keinen Grund, der uns länger zum Töten zwänge. Die soziale Revolution ist noch nicht fertig. Wer eine Revolution zur Hälfte vollendet, gräbt sich selbst sein Grab. Die gute Gesellschaft ist noch nicht tot. Die gesunde Volkskraft muss sich an die Stelle dieser nach allen Richtungen abgekitzelten Klasse setzen. Das Laster muss bestraft werden, die Tugend muss durch den Schrecken herrschen. Ich verstehe das Wort Strafe nicht. Mit deiner Tugend, Robespierre. Ich würde mich schämen, 30 Jahre lang mit der nämlichen Moralphysiognomie zwischen Himmel und Erde herumzulaufen, bloß um des elenden Vergnügens willen, andere schlechter zu finden als mich. Ist denn nichts in dir, was dir nicht manchmal ganz leise, heimlich sagte, du lügst? Du lügst? Mein Gewissen ist rein. Das Gewissen ist ein Spiegel, vor dem ein Affe sich quält. Jeder putzt sich, wie er kann, und geht auf seine eigene Art, auf seinen Spaß dabei aus. Das ist der Mühe wert, sich darüber in den Haaren zu liegen. Jeder mag sich wehren, wenn ein anderer ihm den Spaß verdirbt. Hast du das Recht, aus der Guillotine einen Waschzuber für die unreine Wäsche anderer Leute und aus ihren abgeschlagenen Köpfen Fleckkugeln für ihre schmutzigen Kleider zu machen, weil du immer einen sauber gebürsteten Rock trägst? Ja, du kannst dich wehren, wenn sie dir draufspucken oder Löcher hineinreißen. Aber was geht es dich an, solange sie dich in Ruhe lassen? Wenn sie sich nicht genieren, so herumzugehen, hast du deswegen das Recht, sie ins Grabloch zu sperren? Bist du der Polizeisoldat des Himmels? Und kannst du es nicht ebenso gut mit ansehen als dein lieber Herrgott? So halte dir dein Schnupftuch vor die Augen. Wenn du die Fragen nicht beantwortest, wirst du ausgeschlossen. Du bist niemandes König oder Gott. Und im Moment erfüllst du nicht einmal deine Führungsrolle. Ein Führer kommuniziert und baut Vertrauen in seine Person auf. Du tust genau das Gegenteil. Du führst dich auf wie ein Imperator oder Sklavenhändler. Du bist für einen Monat suspendiert, mit sofortiger Wirkung. Mit welcher Begründung? Und wer entscheidet das überhaupt? Du? Noch eine deiner Spontanbeschlüsse? Wenn du Einspruch einlegen willst, wirst du am Dienstag angehört werden. Vielleicht haben die anderen alle recht und du bist wirklich übergeschnappt, Jott. Du solltest dir helfen lassen. Du wirst von einem Gremium angehört werden. Du bist suspendiert. Wegen Illoyalität, mangelnder Unterordnung und Destabilisierung in einer Krisensituation. Ich mag nicht weiter. Ich mag in dieser Stille mit dem Geplauder meiner Tritte und dem Keuchen meines Atems nicht Lärm machen. Man hat mir von einer Krankheit erzählt, die einem das Gedächtnis verlieren mache. Der Tod soll etwas davon haben. Dann kommt mir manchmal die Hoffnung, dass er vielleicht noch kräftiger wirke und einem alles verlieren mache. Wenn das wäre, dann lief ich wie ein Christ, um einen Feind, das heißt mein Gedächtnis, zu retten. Der Ort soll sicher sein, ja, für mein Gedächtnis, aber nicht für mich. Mir gibt das Grab mehr Sicherheit. Es schafft mir wenigstens Vergessen. Es tötet mein Gedächtnis. Dort aber lebt mein Gedächtnis und tötet mich. Ich oder es? Die Antwort ist leicht. All members of the press and all the American people who believe in freedom and the good founding principles of the revolutionary fathers have got to pull together and resist this attack on the First Amendment. Fünftes Kapitel. Im Dienst der guten Sache. Na, es gibt eine Sache, die eigentlich auffällig war, bevor Daniel sich von WikiLeaks getrennt hat oder von WikiLeaks getrennt wurde, nämlich, dass er schlecht informiert war. Man hat gemerkt, dass er an Informationen nicht mehr rankommt. Was das Tagesgeschäft betrifft, scheint alles seinen Gang zu gehen. Nach außen wirken wir machtvoll und unantastbar. Geschlossen stehen wir hinter J und arbeiten unter Hochdruck an der nächsten Veröffentlichung. Währenddessen tobt im Innern der Streit zwischen J und D. Aber es war nicht unbedingt ein Indiz dafür, dass er alles hinschmeißen würde oder dass Julian Assange ihn da rauswirft. Auf den Veranstaltungen, wo man sie zuletzt jetzt gemeinschaftlich in Deutschland sehen konnte, wirkten die beiden eigentlich noch relativ harmonisch. Aber es war immer klar, wer da dominiert und wer der Befehlsempfänger ist. Maximilian, regierender Graf von Mohr, hat zwei Söhne. Franz, von Natur aus weniger schön als sein älterer Bruder und als Zweitgeborener vom Erbe ausgeschlossen. Und Karl, den Älteren, der den Vater allein zu Hause ließ, um in Leipzig zu studieren. Karl ist schön, ihm fliegt alles zu. Die Liebe des Vaters, die Herzen der Frauen, das Geld des Erstgeborenen, die Privilegien, das behagliche Leben. Der feurige Geist, der in dem Buben lodert, sagtet ihr immer, der ihn für jeden Reiz von Größe und Schönheit so empfindlich macht. Diese Offenheit, die seine Seele auf dem Auge spiegelt, diese Weichheit des Gefühls, die ihn bei jedem Leiden in weinende Sympathie dahinschmilzt, dieser männliche Mut, der ihn auf den Wipfel hundertjähriger Eichen treibet und über Gräben und Palisaden und reißende Flüsse jagt. Dieser kindliche Ehrgeiz, dieser unüberwindliche Starrsinn und alle diese schönen, glänzenden Tugenden, die im Vatersöhnchen keimten, werden ihn dereinst zu einem warmen Freund eines Freundes, zu einem trefflichen Bürger, zu einem Helden, zu einem großen, großen Manne machen. Ich kann nach dem Buch und den ganzen Anschuldigungen, die man mir gegenüber gemacht hat und den Motiven, die man mir unterstellt hat, glaube ich, heute extrem gut nachvollziehen, wie es anderen Geheimnisverrätern oder wie auch immer geht, die gegen die Popularität den Schritt in die Öffentlichkeit wagen und irgendetwas ans Licht bringen, was so keiner wissen wollte oder was nicht die populärste Darstellung ist, Und dann genau mit demselben Kram zu kämpfen haben. Seht ihr es nun, Vater? Der feurige Geist hat sich entwickelt, ausgebreitet, herrliche Früchte hat er getragen. Seht diese Offenheit, wie hübsch sie sich zur Frechheit herumgedreht hat. Sehet diese Weichheit, wie zärtlich sie für Koketten girret, wie so empfindsam für die Reize einer Phryne. Seht dieses feurige Genie, wie es das Öl seines Lebens in 6 Jährchen so rein weggebrannt hat, dass er bei lebendigem Leibe umgeht. Ja, vermutlich mag die Medienöffentlichkeit natürlich lieber Julian Assange als den großen Held, der ja auch noch schon rein optisch, zumindest anfangs irgendwie, also so sehr mysteriös wirkte. Na klar, also im Übrigen, man darf nicht vergessen, Julian Assange hat sich oft sehr eloquent in den Medien geäußert. Er war sehr konsequent im Umgang mit den Journalisten. Also hat er auch durchaus oft Interviews abgebrochen, wenn er gesagt hat, also so wie sie das fragen, akzeptiert es nicht. Damit hat er ja auch eine gewisse, seinen Charakter in der Öffentlichkeit auch dargestellt. Der Baumeister, der als Kopf der technischen Infrastruktur eine wichtige Rolle spielt, ist mit D zu uns gekommen. Eines Tages stand sein Name im Raum. Und J hat ihm nach langem Zögern eine Arbeit übertragen. Inzwischen hat der Baumeister fast die alleinige Regie über die Infrastruktur übernommen, hat viele Teile neu konstruiert. Entscheidende Schnittstellen liegen in seiner Hand. Der Baumeister und D kennen sich schon länger. Beide haben sich darüber verständigt, das Projekt im Zweifel zu verlassen und etwas Neues aufzubauen, wenn es zwischen J und D zum endgültigen Bruch käme. J weiß davon nichts. Aber Zweifel bleiben. Der Name des Projekts ist bekannt. Etwas Neues aufzubauen wäre schwierig und für D ohne den Baumeister wohl auf absehbare Zeit kaum möglich. Trotz aller Schwierigkeiten, ich selbst bin lange dafür, dass man dem Projekt die Treue hält. Der Kampf gegen das Böse in der Welt ist wichtiger als ein paar Streitigkeiten unter Jungs. So versuchen der Baumeister und D, J zum Einlenken zu bewegen. Den internen Konflikten, die auch mit technischen Mitteln ausgetragen werden, fällt dann im September ein entscheidender Server zum Opfer. Niemand, auch J nicht, kommt von diesem Moment an noch an seine E-Mails. Die Arbeit aller Beteiligten ist blockiert. In einer Nacht- und Nebelaktion beschließt D, zu dem Mailserver zu fahren, der in einer kleinen deutschen Stadt versteckt liegt, um ihn zu reparieren. Und dabei auch seine eigenen Mails zu sichern und mitzunehmen. Doch jemand informiert J über diese Fahrt. Mach das noch einmal und ich lass dich einsperren. Was zur Hölle? Was ist denn nun schon wieder los? Willst du mich einsperren lassen, weil ich den verdammten Server wieder in Gang gebracht habe? Okay. Was soll das heißen? Einsperren. B. Ich nehme an, J bezieht sich darauf, dass ich heute zum Mail-Server gefahren bin, um ihn wieder in Gang zu bringen. Der ist abgestürzt und musste resettet werden. Und das war eigentlich immer meine Aufgabe. Also ich glaube, J meint, wenn ich noch einmal Hand an den Server lege, wird er die Polizei rufen. Was eine ziemlich miese Aktion wäre. Aber das war sowieso das letzte Mal, dass ich etwas für das Projekt getan habe. Eigentlich sollte er sich freuen, dass der Server wieder läuft. Das klingt alles nicht gut. Kann man nicht besser kommunizieren? Es geht ja hier nicht nur um persönliche Geschichten, sondern darum, wie das Projekt weiter funktionieren kann. Was war so falsch daran, den Server wieder zum Laufen zu bringen? B. Er scheint anzunehmen, dass ich das gemacht habe, um Daten zu zerstören, die gegen mich verwandt werden könnten. Was immer das sein könnte. Allein schon diese Unterstellung ist schäbig. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Hör auf, Mist zu erzählen. Du warst schon die ganze Zeit hinter dem Passwort für den Server her. Ich habe dir gesagt, dass du freigestellt bist. Die Person, auf deren Namen der Server läuft, hat dir gesagt, dass du dich fernhalten sollst. Du warst trotzdem da. Und das habe ich nur zufällig erfahren. Und du suchst nach dem Passwort. Ich wollte Zugang zu meinen Mails, genau. Ich denke auch immer noch, das ist mein Recht. Mir gehört der Server. Ich habe ihn gekauft, aufgesetzt und die letzten 4 Jahre betrieben. Ich will einfach wissen, wen ich in den letzten 2,5 Wochen im Stich gelassen habe, um mich verdammt nochmal entschuldigen zu können. Du hast nicht eine Zeile Programmcode geschrieben. Du hast nicht eine Sache auf dem Server installiert. Das ist ein bisschen verallgemeinert. Aber das spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Ich habe das Recht, Zugriff auf meine Mails zu bekommen. Du warst ursprünglich dafür verantwortlich, dich um die Backups zu kümmern. Und du hast das vermasselt. Es gäbe das Projekt gar nicht mehr, wenn ich nicht selbst Backups erstellt hätte. Period. Du bist kriminell. Laugh out loud, richtig. Und nein, das sind nicht deine Mails, das sind die Mails des Projekts. Und du bist suspendiert. Auf der anderen Seite, wenn du sie gebraucht hättest, ich hätte sie für dich zusammengesucht und sie dir gegeben. Ich habe doch vorher schon danach gefragt. Aber wenn es so einfach ist, dann such sie mir zusammen. Ich glaube nicht, dass die entscheidenden Leute WikiLeaks verlassen haben. Als entscheidend würde ich Julian Assange bezeichnen. Und der ist nach wie vor im Mittelpunkt von WikiLeaks. Am 15. September verlässt D mit dem Baumeister und ein paar anderen eher unbedeutenden Unterstützern das Projekt. Sie lassen ihre neue Plattform registrieren. In einem Interview im Spiegel begründet D das öffentlich mit seiner wachsenden Kritik an J und mit ihren Differenzen über die Zukunft des Projektes. J lässt D über die Presse offiziell viel Erfolg wünschen. Es gibt 1, 2, 3 Leute, die in Island und in Berlin mit WikiLeaks gearbeitet haben, die mitgegangen sind. Und darunter ist ein Mensch, der technisch sehr begabt ist, der jetzt für OpenLeaks mitprogrammiert. Ich glaube, da spielt einfach auch die Nähe zu Daniel Domscheit-Berg eine Rolle. Die beiden haben viel miteinander zu tun gehabt. Und es gibt natürlich auch in diesen Computerkreisen eine ziemlich verbreitete Skepsis gegenüber Hierarchien, wenn zu viel Macht an einer Stelle konzentriert wird, und hat sich deshalb entschieden, das Projekt mitzuverlassen. I have never done anything unconsensual in my private life and in Sweden or anywhere else. And any other sort of allegation is simply false. Sechstes Kapitel. Der Verräter. Sei nicht töricht und denk so leicht, empört sich Cäsars Blut, um aufzutauen von seiner echten Kraft durch das, was Narren erweicht. Durch süße Worte, gekrümmtes Bücken, hündisches Geschmeichel. Dein Bruder ist verbannt durch einen Spruch. Wenn du für ihn dich bückst und flehst und schmeichelst, so stoße ich dich wie einen Hund hinweg. Wiss, Cäsar tut kein Unrecht. Ohne Gründe befriedigt man ihn nicht. Im Kapitol fallen die Verschwörer mit scharfen Klingen über ihn her. Wie, Brutus? Ich ließe mich wohl rühren, glich ich euch. Mich rührten Bitten, bät ich, um zu rühren. Doch ich bin standhaft wie des Nordens Stern, des unverrückte, ewig steter Art, nicht ihresgleichen hat am Firmament. Als letzter sticht Brutus auf Cäsar ein. Er ist der Anführer der Verschwörung. Cäsar hat sich ihm gegenüber stets wie ein väterlicher Freund verhalten. So stirbt Cäsar voller Erstaunen über den Verrat. Brutus, auch du, mein Sohn. Erst als D anfängt, die Erfahrungen der gemeinsamen Jahre in dem Buch Inside WikiLeaks niederzuschreiben, wächst in J der Groll. Es wird eine böse Abrechnung. D verrät darin auch persönliche Interna. Er hat bei seinem Ausstieg mit dem Baumeister nicht nur einen wichtigen Mitarbeiter, sondern auch Quellendokumente und Teile der Technik mitgenommen. J lässt in Medienberichten sogar den Verdacht verbreiten, D habe Informationen an Sicherheitsbehörden weitergegeben, um ihm zu schaden. Das Wort Verrat ist in der Welt. Und D muss sich umgekehrt fragen, ob er eine Chance hat, den Kampf um die öffentliche Meinung zu gewinnen. Das ist die Diktatur. Sie hat ihren Schleier zerrissen. Sie trägt die Stirne hoch. Sie schreitet über unsere Leichen. Wie lange sollen die Fußstapfen der Freiheit Gräber sein? Ihr wollt Brot und sie werfen euch Köpfe hin. Ihr durstet und sie machen euch das Blut von den Stufen der Guillotine lecken. So sehr Dantons Reden gegen die blutigen Exzesse zunächst verfangen, gebühren letztlich doch Robespierre die größeren Sympathien. Ihn halten die Bürger für den moralischeren Menschen. Am Ende erschallen aus der Menge Lobgesänge auf Robespierre und seine Getreuen. Und das Volk ruft nach Dantons Tod. Die einen waren so gut Epikureer wie die anderen. Sie machten sich ein ganz behagliches Selbstgefühl zurecht. Es ist nicht so übel, seine Toga zu drapieren und sich umzusehen, ob man einen langen Schatten wirft. Was sollen wir uns zerren? Ob wir uns nun Lorbeerblätter, Rosenkränze oder Weinlaub vor die Scham binden oder das hässliche Ding offen tragen und es uns von den Hunden lecken lassen. Die Welt ist das Chaos. Das Nichts ist der zu gebärende Weltgott. Man bezichtigt Danton eines Komplotts. So kann man den Prozess ohne eine weitere Anhörung zu Ende führen. Am 5. April 1794 wird er gemeinsam mit seinen Mitstreitern hingerichtet. That is war by media. Let us ask ourselves of the complicit media, which is the majority of the mainstream press. What is the average death count attributed to each journalist? Siebtes Kapitel. Das Publikum. Wir werden auch sicherlich noch den Moment erleben, in dem mehr Leute verstehen, warum wir uns so entschieden haben. Ja, also auch die Entscheidung, diese Daten doch nicht zu übergeben. Ich meine, ich habe das immerhin in dem Buch verarbeitet. Da steht drin, dass wir die zurückgeben möchten. Ja, wenn das nicht ein ernsthaftes Anliegen gewesen wäre, dann hätte man das doch gar nicht so da verarbeitet. Dass sich jetzt im letzten halben Jahr Dinge entwickelt haben, die für mich und andere Beteiligte es nicht mehr zulassen, das zu übergeben, weil es einfach unverantwortlich wäre. Ja, das konnte damals keiner vorhersehen, aber das ist halt so, wie es heute ist. Das mag im Moment noch keiner verstehen, aber ich denke, das ist auch nur eine Frage der Zeit. Ich bin auch tausendmal lieber der Buhmann, als irgendetwas in meinem Leben zu machen, was ich für unverantwortlich halte und wo ich unter Umständen Dritte irgendwie in Schwierigkeiten bringe. Als das alles losging mit diesem ganzen Ärger da gerade, mit dem Club und dem Material und dem Projekt, da haben mir ganz viele Leute, die ich sehr schätze und von denen ich der Meinung bin, sie wissen auch, wie man da gut reagiert, haben mir nahegelegt, dass sie jetzt sofort zeitnah reagieren müssen. Ja, und das glaube ich überhaupt nicht. Also im Gegenteil, man muss jetzt erstmal warten, bis alle sich ein bisschen abreagiert haben und die ganze erste Verwirrung vorbei ist. Und dann kann man das angehen, in aller Ruhe. So. Und da hat ein sehr weiser Mann mir gesagt, und damit hat er, glaube ich, vollkommen recht, ja, to win the game is not to play. Man gewinnt das Spiel, indem man nicht mitspielt. Ist jemand in dieser Versammlung, irgendein herzlicher Freund Cäsars, dem sage ich, des Brutus' Liebe zum Cäsar war nicht geringer als seine. Wenn dieser Freund dann fragt, warum Brutus gegen Cäsar aufstand, ist dies meine Antwort. Nicht, weil ich Cäsar weniger liebte, sondern weil ich Rom mehr liebte. Wolltet ihr lieber, Cäsar lebte und ihr stürbet alle als Sklaven, als dass Cäsar tot ist, damit ihr alle lebet wie freie Männer? Weil Cäsar mich liebte, wein ich um ihn. Weil er glücklich war, freute ich mich. Weil er tapfer war, ehrte ich ihn. Aber weil er herrschsüchtig war, erschlug ich ihn. Rache, Rache, Rache dir, grimmig beleidigter, entheiligter Kreis. So zerreiß ich von nun an auf ewig das brüderliche Band. Das Problem, was insgesamt existiert, wurzelt darin, dass WikiLeaks halt so das Pionierprojekt ist und dass zu viele Leute viel zu viel Hoffnung in dieses eine Projekt gesteckt haben, anstatt zu sehen, dass dieses Projekt eine Bewegung ausgelöst hat und dass es wichtig ist, diese Bewegung im Fluss zu halten. Ja, und wie sich diese Bewegung dann aufstellt innerhalb der Gesellschaft, es kann in verschiedensten Formen sein und das können hunderte Projekte sein. Und das wäre im Sinne der Demokratie, wenn das viele Projekte sind. Ja, das Problem ist, dass die Leute, und das ist, glaube ich, ein generelles Problem unserer Gesellschaft, immer einen Erlöser wollen. Die brauchen einen, den sie für verantwortlich erklären können, einer, der der Superstar ist oder einer, der irgendwie ihnen sagt, wo es lang geht. Und das ist wahrscheinlich auch, warum wir überhaupt in so einer schwierigen Lage stecken mit der ganzen Welt, weil wir immer irgendwie die Verantwortung an andere abgeben möchten, anstatt irgendwie zu verstehen, dass es nicht einen Messias geben wird und nicht einen Guru, der uns alle irgendwie errettet, sondern dass das was ist, woran wir alle als Individuen irgendwie selbstverantwortlich arbeiten müssen. Halt! Noch ein Wort, ehe wir weitergehen. Merket auf, ihr schadenfrohen Schergen meines barbarischen Winks. Ich höre von diesem nun an auf, euer Hauptmann zu sein. Oh, über mich Narren, der ich wähnte, die Welt durch Gräuel zu verschönern und die Gesetze durch Gesetzlosigkeit aufrechtzuhalten. Ich nannte es Rache und Recht. Ich maßte mich an, oh Vorsicht, die Scharten deines Schwerts auszuwetzen und deine Parteilichkeit gut zu machen. Aber, oh eitle Kinderei, da stehe ich am Rand eines entsetzlichen Lebens und erfahre nun mit Zähnklappern und Heulen, dass zwei Menschen wie ich den ganzen Bau der sittlichen Welt zugrunde richten würden. Er soll mich lebendig haben. Ich gehe, mich selbst in die Hände der Justiz zu überliefern. Nicht, als ob ich zweifelte, sie werde mich zeitig genug finden, wenn die oberen Mächte es so wollen. Aber sie möchte mich im Schlaf überrumpeln? Oder auf der Flucht ereilen oder mit Zwang und Schwert umarmen? Und dann wäre mir auch das einige Verdienst entwischt, dass ich mit Willen für sie gestorben bin. Es gibt bis heute, vor allem in der Internetgemeinde, eine unglaublich große Unterstützung für WikiLeaks und viele Leute, die extrem sich angesprochen fühlen von der Herausforderung, die Julian Assange stellt für die größte Macht der Welt, nämlich die Vereinigten Staaten von Amerika, die Geheimdienste, das Militär, und die sehr vorbehaltlos gutieren und unterstützen, dass er da praktisch von unten aufsteht und diese Art von globaler Hegemonie in Frage stellt und mit den Leaks der vergangenen Jahre einfach auch bloßstellt. Und die dann den Eindruck haben, Daniel Domscheit-Berg hat das Projekt verraten, indem er ausgestiegen ist, indem er die Spaltung der Organisation herbeigeführt hat. Und die einfach finden, das ist angesichts dieser globalen Konfrontation, wo WikiLeaks sozusagen der David ist, der den Goliath Amerika herausfordert, unangemessen gewesen. Die aber auch, muss man sagen, als Internetgemeinde sich nicht groß Mühe machen, in die Details dieser Auseinandersetzung einzusteigen. Naja, das eine ist natürlich, dass Julian Assange mit diesem WikiLeaks-Projekt in besonderer Weise assoziiert wird. Und auch die Erfolge, die man dem Projekt zuschreibt, fallen natürlich auf Julian Assange zurück. Und Daniel wirkt in der medialen Öffentlichkeit halt oft als der Verlierer, der von Assange verstoßen wurde. Insofern hatte er natürlich keine gute Ausgangsbasis zum Start des OpenLeaks-Projekts. Aber was man natürlich sehr deutlich sehen muss, ist aus meiner Sicht, wie er trotz der schwierigen Presse wird immer weiterverfolgt. Ob daraus was wird, ist eine andere Frage. Aber da sieht man natürlich, dass er schon Herzblut daran hat. Ich glaube, dass man sich in 10, 20, vielleicht 50, ich weiß es nicht, ob es 100 Jahre sein werden, aber auf jeden Fall in der fernen Zukunft erinnern wird, das ist die Person von Julian Assange mit seinem weißen Haar auf den Covern der Zeitungen dieser Welt, den amerikanischen Staatspräsidenten, der über ihn spricht. Also es wird dieses ikonografische Bild des Julian Assange überbleiben. Im Dienst der Sache. Protokolle eines Verrats. Von Tina Klopp. Es sprachen Tonio Arango, Sebastian Rudolph und Christian König. Mit Beiträgen von Daniel Domscheit-Berg, Holger Stark und Konstanze Kurz. Technische Realisation Benedikt Bitzenhofer und Sebastian Nohl. Musikberatung Frank Dommert. Regie Petra Feldhoff und Peter Simon. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2011. Dramaturgie Martina Müller-Wallraff.